Lagerfeuer tanzen die Indianer einen alten Kriegertanz. Wow, wow. Wow, wow. Dann spricht der Medizinmann einen großen Zauber, ruft dem weißen Mondesglanz. Wow, wow. Wow, wow. Auf dem Kriegsbad schleicht der große Häuptling Winnetou. Jede Rothaut zittert vor dem Häuptling Winnetou. Wenn durch Feld und Wald sein Kriegsruf schallt, fürchtet jung und alt für seinen Skalp. Auch der weiße Mann nimmt ängstlich dann sein Schießgewehr und knallt. Voller Wut schleicht rum der große Häuptling Winnetou. Denn ihn traf ein Fluch, das war das Buch vom Winnetou. Und mit Kriegsgeschrei sucht er den Karl May. Wenn er trifft, schlägt er ihm das Kreuz in zwei. Oh, Winnetou. Oh, Winnetou.